Na? Ja, läuft, okay. Ja, wo fangen wir an? Gute Frage. Also ich wollte eigentlich hauptsächlich über Hauptsache Musik sprechen, über das Album und über die Zeit damals und dann noch ein bisschen über das Live-Spielen, in dem Zusammenhang heute auch. Ja, Hauptsache Musik. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne einige Musik von euch und mag die gern und habe aber das Album dann in der Vorbereitung zum ersten Mal gehört. Das kannte ich noch nicht. Und ich habe auch ein bisschen dazu gelesen und das galt ja damals so ein bisschen so als, was die musikalische Form angeht, so ein bisschen als Überraschung, dass ihr euch in die Richtung bewegt habt. So, und deswegen wollte ich mal fragen, wie das dazu gekommen ist, dass ihr da ja an den Punkten anderen Sound gemacht habt oder eben diesen etwas poppigeren Weg, was die musikalische Form angeht, eingeschlagen habt. War das eine bewusste Entwicklung oder ist das so von Ja. selbst gekommen? Nö, das war, nee, das war keine Entwicklung, das war eher eigentlich die Idee, wie kann man was noch steigern und wie kann man, nach, wir haben ja wahnsinnig lahme und krachige Sachen gemacht, wie kann man dieses ganz krasse noch steigern oder kann das noch extremer machen? Und da war eigentlich die Idee, wir machen das jetzt total ruhig, was auch keiner erwartet hat, was überhaupt bei keinem auf der Liste stand und machen das halt richtig ruhig und akustisch, aber nicht als wir wollen jetzt poppiger werden. Das stand überhaupt nicht, das stand nie zur Debatte. Wir haben einfach dran geglaubt, dass die Musik eben die Musik ist und die Texte sind trotzdem die gleichen Texte. Also wir sind mit der Platte zum Beispiel, mit der Hauptsache Musik, sind wir auch aufgetreten in Frankfurt oder haben dann eine Tour gemacht und haben die Sachen dann mit Krach gespielt, also elektrisch. Okay. Und funktionieren genauso. Also können wir Ja. auch nach wie vor, machen wir auch manchmal, dass wir Stücke von da, von der Hauptsache Musik nehmen. Und so, und der war halt, alle so, oh, das geht ja gar nicht, wie könnt ihr nicht ba ba ba ba singen? Und war eigentlich so das, was ich mir schon so eigentlich auch gedacht habe. Das war schon eine bewusste Entscheidung, das so zu machen. Nicht, wir werden jetzt poppiger oder Ja. wir wollen mal schön eine Platte machen, die auch Mutti hören kann. Also das war überhaupt nicht die Überlegung. Es war einfach, dass man so glaubt an die Idee, was Musik sein kann. Und dazu brauchst du nicht Krach und Lärm und du kannst es genauso machen und es ist trotzdem so verstörend und trotzdem schräg und fies oder nett und schön auch, beides. Ja, Was aber also auch die krachigen Sachen haben. Die haben ja auch viele Sachen, die finde ich schön. Die sind Ja. auch nett. Also ging es mehr um so eine Intensität, die dabei entsteht, als Genau, genau. tatsächlich jetzt so ein Format zu wählen wie ein Genau. Popsong. Ja. Nee, darum ging es uns überhaupt nicht. Wir haben uns auch gar nicht interessiert. Also da irgendwie, es war einfach nur wirklich die Idee und das war auch im Vorfeld so. Wir haben es in Dänemark eingespielt, haben uns ein Ferienhaus gemietet und es war so eine nette Atmosphäre. Ich habe teilweise Texte nach oben auf dem Dachboden geschrieben Ah, und so schön. eigentlich so, das ist so eins zu eins. Ganz viele Sachen sind auch da entstanden und ja, das war die Idee Ja, eigentlich. wo in Dänemark war das, weißt du es noch? Wahrscheinlich abgelegen eher. Nee, das war so. Nee, wir hatten irgendwie Glück, weil das war ziemlich nah am Strand. Oh Gott, wo war das? Weiß ich nicht mehr. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Ja, okay. Wenn du an die Zeit denkst, in der das Album entstanden ist, da würde mich interessieren, was die Zeit damals für dich ausgemacht hat, so in der es entstanden ist, und ob auch die Zeit irgendwie was für dich auch mit den Texten zu tun hat. Ja gut, das ist eigentlich eine naive Frage, weil es ja eigentlich immer so, aber ja genau, so, wie so der Zusammenhang von der Zeit ist, in der es entstanden ist, was diese Akustik für dich ausmacht und wie viel das auch so mit den Texten zu tun hat. Gar nichts, weil Okay. die Zeit hat mich überhaupt nicht interessiert. Also Ah, auch okay. ob wir in den 80ern oder 90ern oder 2000 Texte machen. Natürlich, klar ist es ein Einfluss immer. Du schreibst ja anders Texte oder machst es irgendwie anders oder ich zumindest. Aber so die grundsätzliche Idee von Musik und was oder wie man an was rangeht, möglichst frei und eben nicht guckt, verkauft sich das jetzt gut oder gucken wir mal, dass wir das so machen oder wir wiederholen uns so oft. Bis man dann irgendwo steht, wo man stehen will, oder dass man dann so einen Status erreicht, wir haben ja eigentlich immer alles gebrochen. Ja. Und das ist eigentlich, das war immer die Idee dahinter und das ist für mich immer zeitunabhängig, weil sonst würden wir heute keine Musik mehr machen. Wir machen ja nach wie vor noch Platten und Und die sind genauso. Wir müssen nicht da irgendwie Rücksicht nehmen, wir müssen irgendwie Erwartungen erfüllen oder sowas. Darum ging es mir eigentlich mal, dass man auch nicht anti ist oder dagegen, sondern das macht, wo man, von dem man total überzeugt ist. Also, Musik ist für mich einfach schon was Künstlerisches oder beziehungsweise, deswegen, ich kann mich da ausdrücken, wo sonst, sonst geht das bei anderen Sachen wenig. Das ist vielleicht noch Malerei und Musik. Ich gedacht irgendwie, ja, das muss möglichst frei und so sein, wie man es möchte, ohne Rücksicht auf irgendwelche Leute. Ja, verstehe. Genau, und dann, du hast ja schon ein bisschen gesagt, du hast ja selber gerade auch schon den Zusammenhang hergestellt vom Live-Spielen auch, dieser Musik. Du hast ja auch gesagt, dass die Songs für dich genauso funktionieren, wenn du die mit einer ganz anderen Musik spielst. Wo liegen denn für dich die entscheidenden Unterschiede, wenn es überhaupt gibt, dazwischen eine Studioaufnahme zu machen und ein fertiges Album und Stücke immer wieder auch live zu spielen? Bevorzugst du eins von beidem oder gibt es irgendwas, was du an einem von beiden besonders schätzt oder was für dich einen großen Unterschied macht? Live spielen bevorzuge ich schon, weil das einfach was anderes ist. Und das andere ist für mich einfach eher Arbeit. Das ist so, ich gehe nicht gerne in den Proberaum oder probe die Stücke dann 100 Mal, bis sie dann sitzen, was natürlich ist notwendig. Das gehört einfach dazu. Das muss man halt machen. Aber ich versuche mir das eh mal recht offen zu halten, weil wir spielen eben nie. Wir spielen die Sachen nicht 1:1. Können wir gar nicht. Also das klappt eh nicht. Also das ist schon. Wir haben eine praktisch, die Platte ist so der Maßstab und dann fangen wir an, das zu proben, so wie es auf der Platte klingt. Und schon bei der Platte ändert sich das ja total. Da werden noch Sachen dazu gespielt oder ist eher so Jazz, sag ich mal. Es fängt wahnsinnig frei an. Es gibt irgendwie 3 Rhythmen oder so und innerhalb dessen, dann höre ich zu Hause nochmal an, spiele vielleicht noch eine Gitarre drauf, noch ein Keyboard, der Gesang wird dann erst entwickelt und dann spielst du halt die fertigen Stücke dann live. Und wenn du dann wenn du die mehrmals hintereinander spielst, merkst du auch ganz schnell, das funktioniert eigentlich gar nicht live oder beziehungsweise es ist wahnsinnig langweilig, was noch vielleicht auf der Platte gut klingt oder so. Ich finde schon so, das Live macht mehr Spaß. Oder nee, aber auch das Entwickeln im Studio und so, das macht auch Spaß. Eigentlich macht alles beides Spaß. Verstehe. Blöde Antwort war das jetzt, glaube ich, oder? Nee. Also klar, du hast... aber schon. Nein, du hast ja am Ende die Aussage wieder umgeworfen, aber es ist ja normal im Gedankenvorgang, dass man auch mal wieder was wirft. So, deswegen fand ich jetzt nicht, dass das eine gute Antwort war. Ja, das Öde, da kann ich noch eins kurz dazu sagen, was uns so total langweilt oder alle in der Band, glaube ich, ist auch so ein Status Quo, also wie eine Rockband funktionieren sollte, dass sie Stücke schreibt, die auswendig lernt, im Proberaum probt ohne Ende und dann live das 1:1 rüberbringt. Klappt bei uns, das will ich auch gar nicht, interessiert mich gar nicht. Also ich habe nicht dieses Ding, dass ich, wenn ich das dann live und dass die Leute dann genau das von der Platte 1:1 hören sollen, das braucht bei uns nicht. Und habe ich aber auch nie Interesse gehabt. Das ist natürlich, ist es das Lied, die Texte sind auch die gleichen, aber das kann auch abweichen oder es kann auch was ganz anderes ergeben. Das verstehe ich halt unter gewisser Freiheit, die man dann hat oder die wir haben. Wir haben keine Leute, wo wir uns so rechtfertigen müssen. Oder? Ja, je nachdem, wie das auch instrumentiert ist, könnt ihr das ja auch, wie du schon meintest, gar nicht 1:1 live reproduzieren, was wir im Studio machen. Was die Musik angeht, von den Credits her sieht das so aus, als würdest du komplett die Komposition machen. Ist es das so, dass die auch für die anderen Instrumente alles komplett schreibst? Ja. Ah, okay. Ja. Alles. Alles, also Texte wie auch Musik. Ja. Aber dazu kommt natürlich dann auch im wenn man dann die Sachen probt oder so, da kann natürlich das sein, dass Mickey sagt, ich habe noch da irgendwie, aber das ist. Müssen dann so einzelne Impulse gegeben werden, vielleicht noch. Ja, absolut. Ja. Okay. Dann von Hauptsache Musik und dem Live-Spielen abgesehen. Habt ihr ja bei Facebook, früher war es glaube ich, geschrieben, dass ihr im Studio von Schneider TM eine Platte fertig habt? Ja, die ist fertig. Ja, die, wann steht schon fest, wann die rauskommt oder ja, wo? Ja, die kommt bei uns selber, eigene Gesellschaft, eigene Gesellschaft, also altes Leben, was wieder neu gemacht worden ist, und ja, da kommt die raus. Ah ja, okay. Dann habe ich nur noch eine Frage. Was wollte ich noch fragen? Das ist mir entfallen. Das ist schlecht. Gibt's ja gar nicht. Ja, eine Sache wollte ich noch fragen. Ach ja, wird es eigentlich in absehbarer Zeit eine Reissue von der Vinyl von Hauptsache Musik geben? Weil die, wenn man mal bei Discogs guckt, diese Wiederveröffentlichung, die es mal auf dem Label von Studio Braun gab, genau, die liegt ja irgendwie jetzt bei, wird nur von einem für 200 Euro angeboten. Ja, habe ich auch gesehen. So, bin ich auch gefragt worden, weil ich habe noch irgendwie ein paar von denen okay. zu Hause und der hat dann auch gesagt, kann ich eine haben? Und so, da habe ich zum ersten Mal geguckt, ja, was die kostet. Ich meine, gut, die 200 Euro wird keiner zahlen oder so, aber ja, es ist ja auf jeden Fall, aber auch von der ersten und so, weil die ist ja, es geht ja noch weit drüber. Ja. Wollen sie, haben eigentlich sowas vor, dass wir praktisch wie so eine Box machen mit etlichen Platten. Ja, dass es dann erstmal so gebündelt. Genau. Veröffentlicht wird. Ja. Okay, nee, gut, dann würde ich das schon dabei belassen. Kurz und knackig. Ja, das war's.